Warum sind manche Vulkane explosiv und andere sanft? Die Sache mit dem Blub macht den Unterschied zwischen den Vulkanen aus. Bei explosiven Vulkanen wie dem Mount St. Helens oder dem Pinatubo auf den Philippinen, der 1991 explodierte, ist das Magma zäh wie Honig. Und das ist gefährlicher, als wenn es flüssig wäre. Man kann sich das so vorstellen. Wenn man in Honig hineinbläst, gibt es, weil der Honig so zäh ist, Blasen, die größer und größer werden, bis sie schließlich mit einem großen Blub zerplatzen. Auch im Magma stecken Blasen. Gasblasen, die beim Schmelzen entstehen und immer größer werden. Weil das Gas unter der Erde nicht einfach wegwehen kann, wie Rauch bei einem Feuer, steigt es mit dem Magma durch die vielen Kammern und Schächte nach oben, bis der Weg endlich frei ist. Es macht Blub, und das Magma wird mit dem Gas aus der Vulkanöffnung herausgeschleudert. Manchmal verstopft das zähe Magma einen Schlot. Von unten drängt dann weiteres Magma nach, staut sich und drückt gegen den Pfropf, bis er platzt. Bei zahmeren Vulkanen macht es nicht Blub. Hier ist das Magma ziemlich flüssig und lässt keinen großen Gasdruck zu. Das Magma kann gemütlich aus dem Erdinneren aufsteigen und aus dem Krater hinausfließen, wie beim Ätna, der vor etwa 600.000 Jahren entstanden und Europas größter Vulkan ist. Seit mehreren Jahrhunderten ist er pausenlos aktiv und spuckt glühende Lava aus, die in einem ruhigen Strom den Berg hinabfließt. Manchmal erlaubt sich zwar auch der Ätna einen kleinen Ausbruch, wenn der Lavanachschub zu stark wird oder die Lava sich im Berg einen neuen Weg sucht, aber das kommt nicht so häufig vor. Der Mount St. Helens gehört wie der Pinatubo zum Feuergürtel, dem Ring von Vulkanen, der um die ganze Erde reicht. 85% aller Vulkanausbrüche haben sich innerhalb dieses Feuerrings ereignet. Wenn man alle Vulkanausbrüche und Erdbeben der letzten 40 Jahre auf einer Karte notiert, kann man ziemlich genau erkennen, wo die ozeanischen Platten entstehen und wo sie gegen die dickeren Platten der Kontinente drücken. Überall dort, wo Platten aufeinandertreffen, ist vulkan- und erdbebenmäßig etwas los. Auch da, wo zwei kontinentale Platten sich einander reiben. So treffen sich unter dem Ätna zwei kontinentale Platten. Die afrikanische und die europäisch-asiatische. Prompt tun sich zwischen den Platten Fugen auf, in die Magma hineindrängt. Außer den Vulkanen des Feuerrings gibt es auf der Welt noch ein paar Einzelgänger. Sie stehen mitten auf einer der großen Erdplatten und spucken trotzdem Feuer und Lava. Die Wissenschaftler vermuten, dass unter solchen Vulkanen eine besonders heiße Stelle im Erdmantel liegt. Durch die Hitze schmilzt so viel Gestein und verwandelt sich in Magma, dass es die 30 Kilometer dicke Erdkruste einfach sprengt. Die Kanarischen Inseln sind auf diese Weise entstanden. Es wird vermutet, dass sich unter den Inseln eine heiße Stelle im Erdmantel befindet, die immer wieder Magmamassen nach oben schickt. Weil die heiße Stelle an einem festen Ort im Erdmantel liegt, über den die ozeanische Platte langsam hinübertreibt, müsste das Magma eigentlich immer neue Löcher in die Kruste bohren. Tatsächlich scheint es genau so zu sein. An den Kanarischen Inseln, die allesamt aus Vulkanausbrüchen entstanden sind, ist das gut zu sehen. Lanzarote und Fuerteventura sind, wie die Gesteinsforscher herausgefunden haben, die ältesten Inseln der Kanarengruppe. Sie haben sich im Lauf von Millionen Jahren langsam von der heißen Stelle weg und in Richtung Afrika bewegt. Die jüngsten Inseln, Hierro und La Palma, stecken dagegen noch weit im Atlantik und sind viel näher dran an dem heißen Fleck. Die größere Entfernung von der heißen Stelle bedeutet übrigens nicht, dass die Inseln sicher sind vor Vulkanexplosionen. Ganz im Gegenteil. Auf Lanzarote, der ältesten Insel, kam es im Jahr 1730 sogar zu einem besonders großen und verheerenden Vulkanausbruch. Bis heute sind Teile der Insel mit erstarrter Lava bedeckt. Als Grund dafür vermuten die Wissenschaftler, dass sich im Inselvulkan Timanfaya noch jede Menge Magma befand.